Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Revue aus dem Frühwerk der Band Chicago. Am Mikrofon ist Michael Frank. This next song is on a new album. Sort of features the horn section. Doing a thing in 5/8 that's supposed to resemble industry and money making. And pollution, which is the biggest product of money. Oh well. Which I. Oh. Anyway, it's called Mother. Thank you. Chicago, anno 1971, live in der New Yorker Carnegie Hall. Mother heißt die Nummer und damit ist Mutter Erde gemeint. Vergewaltigt und zerstört wird sie in dem Song, von wem dürfte klar sein. In der Ansage zu dem Song erklärt ein unidentifiziertes Mitglied der Band noch eine Passage mit Programmmusik in diesem Song. Der schnelle Fünf-Achtel-Part mit den gefeaturten Bläsern soll der Industrie ähneln, Geldmacherei und Umweltverschmutzung darstellen. Auf den frühen Platten der Band tauchten immer wieder politische Statements auf. Auf Album Nummer 1 der Song zu den Ereignissen vom 29. August 68 in Chicago, auf der zweiten Doppel-LP gab es eine längere Song-Exkursion mit dem Titel It Better End Soon, einer der vielen Antikriegssongs, die damals aufgenommen wurden. Und die Band widmete ihr zweites Album den Menschen der Revolution und der Revolution selber in all ihren Formen. Und ein anderer Song war ein Abgesang auf Präsident Nixon und seinem Mann. Nicht alle haben diesen Gestus der Band Chicago ernst genommen. Der US-amerikanische Rolling Stone schrieb einmal: Prätentiöse We Gotta Get It Together Texte, konfuse Arrangements und eine Soundmischung, der jede Kontur fehlt, werden zu einem geschwätzigen und glatten Paket zusammengerollt, das jeglichen emotionalen Engagements auf Seiten der Musiker ermangelt. Soweit ein Kritiker im amerikanischen Magazin Rolling Stone über die Band Chicago. We'll be right back. 1972 erschien Album Nummer 5 der Band Chicago. Die ersten drei Doppelalben waren zu diesem Zeitpunkt schon vergoldet worden. Auch das Vierer-Live-Album aus der Carnegie Hall verkaufte sich gut, ganz zu schweigen von diversen Hitsingles. Das war gerade die Eröffnungsnummer von Album Nummer 5, A Hit by Varese. Gemeint ist der Avantgarde-Komponist Edgar Varese, eine der Hauptinspirationsquellen von Frank Zappa. Robert Lamb, Keyboarder von Chicago und der Komponist von A Hit by Varese, war durch Frank Zappas Album Freak Out auf Edgar Varese aufmerksam geworden. Das war noch zu einer Zeit, als es von Chicago noch keine Platten gab. Robert Lamb und die Kollegen Terry Kath und Lee Loughnan teilten sich ein Apartment in Chicago und hatten riesengroße Lautsprecher in einem Zimmer. Robert Lamb zu ihrer Entdeckung von Varese. Terry entschloss sich herauszufinden, wer dieser Varese ist. Er kaufte sich ein paar LPs mit seiner Musik und hörte sie sich stundenlang an. Das hat uns wirklich frei gemacht, in puncto, was alles musikalisch möglich ist. Was ich mit dem Song A Hit by Varese sagen wollte, war, wäre es nicht toll, wenn eine so freie Musik tatsächlich im Radio akzeptiert würde, nicht nur von den Programmmachern, sondern von den Zuhörern. Soweit Robert Lamb im Rückblick auf seinen Song A Hit by Varese. 1972 erschien das Chicago-Album Nummer 5, es war zum ersten Mal nur eine einzelne LP. Das Booklet der 2002 erschienenen CD-Wiederveröffentlichung der Platte berichtet relativ ungeschminkt auch von den Änderungen im Musikbusiness, die von Chicago nicht unbemerkt blieben. Die Plattenfirmen fingen zum Beispiel an, nur mehr für 10 Nummern pro Platte Copyrights zu bezahlen, erinnert sich der Trompeter Lee Loughnan. Die nicht unlukrative Taktik von früher, jedem Einzeltitel einer Suite einen eigenen Songtitel zu geben, war damit am Ende. Robert Lamb sprach auch von einer Riesenwelle Veränderung im US-amerikanischen Radio. Wir bemerkten einen wachsenden Widerstand gegen das Spielen von längeren Stücken. Saxophonist Walter Parasider klang schon etwas wütender. Da wurde viel gekürzt. Von den Radiosendern selber, hauptsächlich von den UKW-Sendern. Die haben einfach Albumtracks genommen und gekürzt. Das war schwer zu verdauen, dass etwas, was wir geschaffen hatten, einfach so weit zusammengeschnitten wurde von jemandem, der damit gar nichts zu tun hatte. Soweit Walter Parasider von der Band Chicago. Die nächsten beiden Nummern sind auch vom 5er Chicago-Album While the City Sleeps und Dialogue. Out of faith. the darkest day. Keep us standing. genauso in der Luft hängen bleibt, die Nummer. Das war Dialogue von der Band Chicago, ein Song von ihrem fünften Album aus dem Jahr 1972. Und davor gab es noch eine Nummer von dem Album When the City Sleeps. Die Single-Version von Dialogue erreichte als erste Auskopplung des Albums Platz 24 in den US-Popcharts. Die Single Nummer 2 aus dem Album war dann das viel bekanntere Saturday in the Park und die kam auf Platz 3 der Popcharts und auf Platz 8 der Easy Listening Charts in Amerika. Mit Ausnahme von Album Nummer 7 gab es seit dem fünften Chicago-Album keine Doppelalben mehr. Die eklektizistischen Experimente der Frühzeit, für andere vielleicht das Kunstgewerbliche der Band, verschwanden. Der Kitsch, den es auch früher schon in Spurenelementen gab, der Kitsch wurde nun dominanter und verkaufte sich bis weit in die 80er Jahre sehr gut. Nicht zu vergessen ist, dass längst nicht alle Bandmitglieder als Songwriter Tantiemen bekommen hatten. Heroisches Festhalten an musikalischen Idealen ist verständlicherweise nicht immer erste Priorität, wenn die Miete bezahlt werden muss. Aber ganz so weit war es mit dem Ausverkauf noch nicht. Album Nummer 5 habe ich in seiner Gänze erst in der letzten Woche kennengelernt und viele der Songstrukturen klingen heute in meinen Ohren einfach sehr originell und abwechslungsreich. Ganz abgesehen von der spielerischen Expertise der Band. 1973 erschien dann Chicago Album Nummer 6. Gleich der erste Song davon ist eine Auseinandersetzung Robert Lambs mit Kritikern, hauptsächlich Musikkritikern nehme ich an. Was willst du? Ich gebe alles, was ich habe. Ich will sogar versuchen nachzuschauen, ob da nicht noch mehr ist. Was brauchst du? Jemanden, dem du wehtun kannst, damit du auf andere intelligent wirkst? Robert Lambs Litanei wird noch bitterer. Von Parasiten ist die Rede und all das im Gewand der sensiblen Singer-Songwriter-Ballade Critics' Choice. What do you want? What do you want? I'm giving everything I have. I'm even trying to see if there's more. Locked deep inside. We can cut it in any key. Yeah. Die Band Chicago anno 1972, 73 war es vielmehr, vom sechsten Album zwei Songs, zuerst Critics' Choice und gerade eben What Is This World Coming To? Und irgendwie ist in dem Song auch eine Menge Sly Stone drin, finde ich. Album Nummer 6 erschien, wie gesagt, 1973 und pünktlich im nächsten Jahr dann Album Nummer 7. Noch einmal ein Doppelalbum, die erste LP davon war bewusst nicht Hitsong-orientiert. Eine Hommage an die Adderley Brothers gab es darauf, Latin eingefärbten Jazz und diese beiden Nummern, Italian from New York und Hanky Panky.

Vom siebten Album der Band Chicago war das. Die Platte erschien 1974. Keyboard-Spieler Robert Lamb schrieb die beiden Nummern Italian from New York und Hanky Panky. Robert Lamb ist auch der Autor des nächsten Songs. Free heißt er. Die Studioversion erschien 1970-71 auf dem dritten Album der Band. Mit 2 Minuten war die Studioversion viel zu kurz. Hier ist die Live-Fassung aus der Carnegie Hall 1971. Yeah. zwei Stunden mit Musik von Chicago gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch einmal zurück in die Carnegie Hall. Noch einmal wird, wie bei der Nummer gerade, der Gitarrist Terry Kath als Sänger gefeatured. Zu hören ist der Schluss der Antikriegsnummer It Better End Soon. Und wenn danach noch etwas Zeit ist, ein kleines Stück aus einer Solo-Improvisation von Terry Kath, von dem viel zu früh verstorbenen Terry Kath, vom allerersten Album der Band Chicago. Hier aber erst einmal It Better End Soon. Within this system, gotta take.